schreien, wenn du strahlst direkt wie der Sonnenschein. Heute ist dein Hallo! Furzt. Hallo, sieh da! Hallo! Hallöchen, du da! Sind Sie, bitte kommen Sie da runter. Kuckuck. Warten Sie, bleiben Sie, wo Sie sind, einfach nur. Welt. Nein, bitte! Reden Sie mit mir, nur reden. Wie heißen Sie? Oh, na, Kathi! Ich bin noch die Kathi! Schön, Kathi! Wunderschöner Name! Ja, ich heiße Thorsten, hören Sie! Ja. Und mein Hund hier heißt auch so! Wir gehören zusammen! Wer Thorsten ruft, kriegt über uns Balde! Witzig, was? Oh, nein! Du nicht die Hunde sehen! Rufen Sie für mich an! Thorsten mit dem Hund Thorsten! Bitte! Ob Sie für mich anrufen? Ja klar, selbstverständlich, kein Problem. Wen soll ich anrufen? Sie bleiben einfach und sagen mir die Nummer, ja? Einfach so bleiben und Sie sagen mir die Nummer. Dann ist in Ruhe, ja? Ich nehme jetzt mein Handy und... Nein, bitte! Primetime. Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Regie Alexander Schumacher. Around the clock. Also, hier, Chef. Also, das hier ist das Intro der Sendung. Oh, nein, bitte. Ich halte Sie, gucken nur. Ich brauche keinen Cent auf dem Display. Blühe Scheiße. Watch, watch. Ist Ihr Handy ein Fernseherchen? Auch, ja. Jetzt tun Sie nicht schon wieder so fossil. Ich bin 58, Sie sind 16. Ich bin 26. Und, lieber Kollege, Sie waren auch mal jung. Ich habe alle Beweise vernichtet. Oh, nicht schon wieder die Leier. Es wäre wirklich schön, wenn ich von meinem Chef hin und wieder mal ein paar neue Dinge lernen könnte. Kalske, Sie können ja noch nicht mal die Alten. Herzlichen Dank. Aber vielleicht sollten Sie jetzt doch einmal das Würstchen-Set einpacken und losfahren. Bitte. Immerhin ist ein Anschlag auf die Büros und Sendestudios angedroht. Watch, watch. Wer soll da anschlagen? Da ist doch schon alles hirntot. Außerdem ist Gudrun vor Ort und Gudrun hat weiträumig umstellt. Und Gudrun hat Scharfschützen in die Bäume gehängt wie Waschbären. Sie mögen unsere Chefin nicht sonderlich viel. Warum eigentlich? Gut, fahren wir. Ha. Ha? Was soll das heißen? Ha heißt ha. Ich denke mir meinen Teil. Lassen Sie das. Sie sind im Dienst. Wer bis hierher noch kein Killer war, der muss jetzt. Gesunder Reflex. Was wollen Sie? 17,5 Millionen Einschaltquote. Ein Erfolgsformat. Die werben eben. Das macht jedes Kaufhaus genauso. Kalske, Sie sind gefeuert. Geben Sie mir die Dienstwaffe. Bitte? Vorübergehend. Sie haben also erfreulich viel Verständnis für die Bande. Tun Sie so, als wären Sie einer der Idioten hier. Können wir vielleicht gebrauchen. Raus jetzt! Drehen Sie sich um. Raus. Moment mal. Raus, wir treffen uns in 2 Stunden am Wagen. Watch, watch. 7. Etage. Das ist keine Bitte, werte Frau Oberkommissarin Leonard. Das ist unser verfassungsgemäßes... Recht. Schon verstanden. Und ein wenig bizarr, dass Sie als Chef von Watchwatch nicht plötzlich auf die Verfassung berufen. Wie bitte? Steht da nicht auch so etwas wie Schutz der Würde, Herr Vandenberg? Vorsicht, Frau Leonard. Sie haben hier nicht PC zu werden. Danke, Herr Vandenberg. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Na, da bist du ja. Tag, Gudrun. Ich warte seit 2 Stunden. Die Baustellen, der Verkehr, die Kontinentalplattenverschiebung. Ach, Quatsch nicht. Ich hab dich mitten in deinem Holi-Frühstück erwischt. Das war das Problem. Wo ist denn Michaela? Welche Michaela? Deine Partnerin, Beilharz. Deine Partnerin. Ach, Kalske. Kalske ermittelt schon. Wie der Teufel ermittelt dich schon. Undercover, denke ich mal. Wieso? Weil ich das damals auch dauernd musste. Werner, du sollst mit diesem Mist aufhören. Das ist nicht legal. Hat dir nicht geschadet. Sieh dich an, Chefin. Ach, komm mir nicht so, Beilharz. Wenn du nur ein bisschen, ein ganz klein bisschen gewollt hättest, würdest du jetzt auf meinem Sessel sitzen. Genau. Was gibt's denn hier so? Ich meine, warum sind wir hier und nicht mit dem Kaffee in der Sonne? Drohbrief. Ein Anschlag. Hier. Das hatte Vandenberg in der, naja, Post. Lies. Mach du. Ich? Werner, was hatten wir verabredet? Du warst also wieder nicht beim Augenarzt. Doch. Und? Schlechte Augen. Ja, Beilatz. Genau deshalb treibt es die Menschen manchmal zum Augenarzt. Und wo ist die Brille? Kalske sieht gut. Werner. Kalske sieht wie ein Adler. Ich höre wie ein Luchs. Adler und Luchs, ein Team vom Feinsten. Wolltest du doch immer Teamwork, Gudrun. Teamwork, Teamwork, Yin-Yang. Ich feure dich, Beilharz. Gehst du nicht zum Arzt, muss ich dich entlassen. Ist dir das klar? Klar. Nun lies mal. Du liest immer so schön. Schön? Beilharz, ich fasse es nicht. Also gut, lehn dich zurück und genieße. Josch Vandeberg, du Drecksfaschist. Du bist der Mengele der Medien. Du machst Menschen systematisch fertig. Wir drehen das jetzt mal um. Hörst du nicht sofort auf mit deinen öffentlichen Menschenversuchen? Machen wir dich und dein ganzes Schweineteam platt. Und zwar gründlich. Gibt's denn da zu grinsen, Beilharz? Ja. Jedenfalls übernimmst du den Fall. Fall? Gudrun, solche Schreiben dürften diese Typen hier körperweise kriegen. Fans, Stalker, angepisste Zuschauer, alles Schwarzer, sonst was. Flattet irgendeinem anderen sowas rein, sagen wir, schlimm, schlimm, tut uns leid, aber uns sind die Hände gebunden, da ist ja noch nichts passiert. Warum sind wir jetzt nicht einfach die feigenfaulen Säcke, für die man uns sowieso hält? Gerade hier, wo es mal was bringen würde, rein pädagogisch jetzt mal. Und Steilharz, weil ihm doch schon was passiert ist. Irgendwas mit der Post, nehme ich an. Du hast da vorhin so peinlich geeiert. Peinlich? Mhm. Aha. Ja. Aha. Hören kannst du wirklich noch. Also ja, der Brief kam nicht über die Post, sondern über Vandebergs Hund, ein Golden Retriever. Stammbaum bis ins Pleistozän. Allerliebst hat ihm das Hündchen mit der Morgenzeitung gebracht. Und? Der Hund war tot, vergiftet. Und er hatte den Drohbrief nicht in der Schnauze, er hatte ihn im Anus. In Zeiten von Mail und SMS... Ist irgendwie persönlicher, findest du nicht, aber ich bin leider kein Abdecker, sondern in der Mordkommission. Komm wieder, wenn der Brief in Vandenbergs Arsch steckt. Prophylaxe, der neue Stil. Wir retten das Kind, bevor es im Brunnen ist. Ich stell dir ein paar Mitarbeiter ab und du wirst den Fall übernehmen, Werner. Hast du verstanden? Ob du das verstanden hast, das ist eine Weisung. Und die kommt nicht mal von mir, die ist von ganz weit oben. Sozusagen schon fast höhere Gewalt. Kapiert? Ja, doch. Wow, wow. Hey, Lars. Und grins mich nicht so herablassend an. Watch, watch. Was bisher passierte? Ey, krass, ey, ist das eklig, ey. Boah, widerlich, ey. Ich will ja gar nicht wissen, wie es bei dir zu Hause abgeht. Ey, nichts gegen Geraldine, aber außen ruhig im Fuß, sag ich nur. Ey, du stellst den krassen Kopf über aufs nasse Handtuch, ohne vorher abzuspülen. Was soll denn das sein, Röpenagen? Ich verstehe überhaupt nicht. Hey, ich kann nicht hören, Mann. Halt mal. Aha. Und ich hab vorher abgespült und im Punkto Herz ist vollkommen. Wie wär's, wenn du mal deine Haare aus dem Abfluss holst, du kleine Bitch? Ey, du bist selber eine Bitch. Stopp, stopp, stopp, die Shit! Was bisher passierte, heißt mein Intro. Röpenack. Passierte. Ja, ja, ja. Sie schneiden hier Zeugs zusammen, wo überhaupt nichts passiert. Küchenszenen, dämliches Gequatsche am Pool. Wollen Sie die Quote killen? Nein, nein. Ein Gewühle unter der Decke, ein Königreich für eine, nur eine winzig kleine Fixszene. Oder ein bisschen Arsch und Titten unter der Dusche. Irgendwas, was wir verpixeln können. Pixel machen's heiß, Pixel sind Mystery Tension. War da nix? Ich weiß nicht. Oder diesen Grisha? Ja. Genau. Mhm. Grisha ist kein widerlicher Perverser oder Soziopath, Fräulein Röpenack. Unser Grisha ist nicht Arschloch, wie Sie formulieren, sondern diabolisches Prinzip der Sendung. Ja. Der Antagonist von mir persönlich handgecastet. Haben wir uns verstanden? Ja, verstanden. Also hier, Mats 2, Kamera 14, wo Josie von ihrer Bulimie beichtet. Schnitt auf Grisha, Josie Flent und er... Mats ab! Ja, ja. Bulimie? Josie? Echt? Fresskotzsucht? Also, bitte? Ja, ich meine, wenn ich mir deinen Hintern so angucke, ich meine... Was ist damit? Von hinten siehst du aus wie ein zwillingsbereifter Traktor. Kann es sein, dass du das Kotzen jetzt vergessen wird's interessant. Ich? Röpenack. Traktor? Was? Boah, ey, das habe ich jetzt nicht gesagt. Boah, Krischer. Ey, Krischer, das sagst du nicht nochmal. Ist das geil. Ey, weißt du, was das eigentlich bedeutet, ey? Naja, jedenfalls bin ich nicht fett, Joe. Und stopp. Die nehmen wir. Genau die. Mhm. Zwillingsbereifter Traktor. Genial, der Junge ist gut, sehr gut. An Moderation. Zwischen Susi und Grisha geht es hoch her. Charming Boy Grisha kann es nicht lassen. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Lieber einen guten Freund verlieren, als auf einen Joke verzichten. Das scheint Grishas Prinzip. Aber ginge diesmal zu weit. Wird Watch ihn verwarnen müssen? Kriegt er die gelbe Karte? Und dann Einspielerszene, kapiert? Ja, kapiert. Sehen Sie, geht doch Röpi, alte Tanzmaus. Wieder was gelernt, was? Ja, keine Ursache. Wir sind doch ein Team. All for one, one for all. One for all. Naja, lustig. Also definieren Sie lustig. Also ich bin schon lustig, aber... Hören Sie, Frau... Michi. Meine Freundin nennt mich Michi. Das ist zu fürchten, ja. Also, Michi, in Ihren Bewerbungsunterlagen steht... Moment. Sind Sie überhaupt Michi? Ja, klar. Hier steht Nadine. Sie sind Ende 20 und... Wie schreiben Sie? Sehr weiblich an den genau richtigen Stellen, Klammer auf, mit Holz vor der Hütten, Klammer zu. Also, ich will Ihnen ja nicht so nahe treten, aber... 18.234, hier, meine Nummer, 18.234, eindeutig Michi. Das heißt, Nadine mal durchdekliniert. Nadine, Nadine, Nadi, Madi, Midi, Michi. Blöder Trick meiner Familie. Grundschullehrer in der 6. Generation. Und das mit dem Holz, naja, ist in Arbeit, sag ich mal, unter uns Frauen. Sie verstehen? Zwinker, zwinker? Zwinker, zwinker, also. Gut, Michi, Holz in Arbeit, lassen wir das mal gelten. Aber wenn ich Ihnen nun auch noch erklären muss, was lustig so sein könnte, dann... Nein, ich bin lustig, wirklich, ich bin ein total lustiges Haus. Vielleicht, wenn Sie mal einen Moment aufhören könnten, Ihre Post zu lesen und mich ansehen würden... Ich könnte Ihnen vorführen, wie aber auf Sächsisch. Lustiges Haus, so. Sie sagten, Sie hätten Abitur, haben studiert, Agrarwissenschaften. Sie wohnen allein mit einer Katze und arbeiten in der städtischen Verwaltung. Und sonst? Sonst? Haben Sie, wie soll ich sagen, vielleicht mal über die Stränge geschlagen? Bisschen was zuverdient während des Studiums. Auf... sagen wir, nicht ganz legale Weise. Also, hören Sie mal. Naja, Sie sehen ja nicht so übel aus, auch ohne Holz. Oder schwierige Eltern, sich hochgeboxt von ganz unten. Der Vater soff und die Mutter... Mein Vater ist verstorben und trank nie. Meine Mutter ist eine Pracht. Vater tot? Da ließe sich was machen. Er ist tot, also was sollen Sie sich da machen lassen? Haben Sie eine Art Leidenschaft? Vielleicht lesbisch oder bi oder... Hobby-Domina, irgendwas, was über normal Null hinausgeht. Meine Katze? Aber was soll denn das alles? Ich wollte einfach nur in die Sendung. Bisschen mitmischen. Sie werben damit, dass Sie ganz normale Menschen in ganz normalen Situationen zeigen. Leute wie du und ich. Liebe gute Michi, vielleicht lesen Sie doch erstmal die Verträge. Einfach bisschen mitmischen ist nicht. Unser Publikum verlangt schon etwas mehr von seinen Kandidaten. Interessante, bisschen struppige Bios. Bios? Es hat an der Tür geklopft. Biografien. Futter für die Identifikation, Sie verstehen? Sie unterschreiben ja nicht nur einen Vertrag zur Sendung, sondern auch einen zur Doku-Soap-Auswertung. Ist Ihnen das klar? Klar. Oder nein? Auswertung? Heißt das, Sie wühlen in meinem Privatzeugs und machen mich zu so einer Art gläsernen Michi? Geklopft. Wieder. Ich meine an der Tür. In etwa. Und da ist Ackerbau und Viehzucht plus Katze und der prächtigen Mutti ein bisschen... Also, nichts gegen Sie, aber das ist ein bisschen lahm, you know? Ja doch! Ja! Ich arbeite hier! Was? Hallo? Das gibt's doch nicht. Schmeißt das Zeug vor die Tür und haut ab. Ich hatte Mumps. Und, ja, ich wäre fast mal ein Punk geworden. Ist das interessant und ordentlich struppig? Ja, struppt das? Sagen Sie, kriegen Sie die Post nicht eigentlich von der Postabteilung? Ich meine, kriegen Sie die nicht geöffnet und mit Eingangsvermerk? Ein Punk? Fast? Also oft kommt das doch bestimmt nicht vor. Sie würden nicht so erstaunt reagieren, wenn eine Briefsendung, zumal eine so korpulente, einfach so vor die Tür... Herrgott, was haben Sie nur immer mit meiner Post? Also Punk, gibt's da Bilder? Die gute alte Michi gegen Gott und die Welt mit Irokesen und einem Bierchen am Hals. Nein, mir schmeckt kein Bier. Ich mag Kokosflips mit Schirmchen und Doppelknickheim. Das war das Problem. Legen Sie das weg. Bitte, Frau Sunny, nicht den Brief. Nicht öffnen. Einfach weglegen. Vielleicht gleich mal unter den Schreibtisch. Vorsichtig. Keine schnellen Bewegungen mit... Wie? Schätzchen, das hier ist mein Büro. Und ich werde mir von Ihnen nichts sagen lassen. Nicht, nicht öffnen. Mit die Pfoten weg, du blöde Nuss. Raus hier. Jetzt lassen Sie los. An Zentrale. Briefbombenanschlag. Castingbüro. Ich brauche Verstärkung. Und einen Arzt. So, Sie bleiben hier sitzen. Oh, ruhig atmen. Wie geht's Ihnen? Ich bin tot. Nein, Sie sind nicht tot. Aber ich stink so. Schwefelwasserstoff. Oh, der Brief war nur... eine Art Stinkbombe. Ein Scherzartikel. Jemand war wohl lustig. Verschärft lustig. Sie hatten nochmal Glück, Sunny. Scheißdreck, Sunny. Ich wäre fast als Sunny krepiert. Ich heiße Renate. Renate Kleinvogt. Die blöde Nuss heißt Renate. Entschuldigen Sie die Nuss, aber die Aufregung. Ich bin Michaela Kalske, angenehm. Also mal den Gestank jetzt weg. Ach, Michaela Kalske? Mhm. Aber auch ein Name wie ein Wurstbrot, nicht? Genau. Und? Und es ist herrlich. Nie wieder Sunny. Versprochen. Sunny ist tot. Es lebe Renate. Und wo ich jetzt Renate vor der Sunny gerettet habe, ein bisschen, könnte es die Renate da für sich behalten, dass ich auch keine Michi bin. Eine Watch-Watch-Michi, meine ich. Geht klar, Michaela, geht klar. Nur schalten Sie endlich diesen Gestank ab. Ich bin von Geburt feinnasig. Ich ertrage alles. Nur gut riechen muss es. Bitte. Watch Watch stinkt mir. Und ich bin auch nicht alleine. Macht euch frisch, ihr Schweine. Das ist erst der Anfang. Der Hygieneinspektor. Es hat die Spurensicherung zusammengepuzzelt. Quasi der Beipackzettel zur Bombe. Herrgott, Kalske, Sie haben ein Bouquet wie ein Iltis. Wenn ich dauernd würgen muss, kann ich nicht denken. Ach, Entschuldigung. Ich habe mich 5-mal geduscht, aber ich krieg das Zeug einfach nicht aus den Haaren. Also, meinen Sie, der Hygieneinspektor ist unser Mann? Nee, haben wir schon. Ein 22-jähriges Bürschchen, 2 Jahre Greenpeace, jetzt von Robben auf Menschen umgesattelt, wie er sagt. Hat sich als Security ausgegeben und sich dann selbst eingeschlossen, als der Alarm losging. Er kannte die Tür kurz überhaupt nicht. Ein Trittbrettfahrer. Und dafür dürften wir noch mehr kriegen. Fernsehen, Radio, jedes Wurschtblatt weiß haarklein vom Drohbrief und unseren Ermittlungen. Wir müssen hier irgendwo ein Leck haben. Haben wir nicht. Van den Berg himself lässt das durchsickern. Solche Schlagzeilen würden ihn Millionen kosten. Und jetzt hat er die frei Haus. Das vermuten Sie, Kalske. Sie sind ein richtig kleiner, streng riechender Verschwörungskalske geworden. Aber vergessen wir mal nicht, der Mann mag zwar vor lauter Geldgier sabbern, aber er ist immerhin ganz persönlich gefährdet. Tod nutzt ihm auch die Kohle nicht. Beilharz, Van den Berg geht für Watch Watch über Leichen. Notfalls auch über seine eigene. Und ich vermute das nicht, ich weiß das. Topsichere Quelle aus der Führungsetage gewissermaßen. Ha! Sehen Sie die gute alte verdeckte Ermittlung. Meine Ausbildungsmethoden sind also doch vom Feinsten. Ja, Sie sind ein Gott, Beilharz. Mein Erstgeborenes wird Werner heißen. Ha. Jedenfalls habe ich jetzt eine Freundin bei Watch Watch. Ich habe mich quasi hineingebombt. Soll ich da jetzt bleiben? Also, ich meine undercover. Weiß noch nicht. Gudrun wird mich dafür zu Wasser und Brot in den Turm schmeißen. Andererseits, ich bin sowieso zu fett. Also, was wissen Sie? Wie viel Zeit haben wir denn? Oder besser, wie stabil ist Ihr Weltbild? Ach, Kindchen, wie sagt man, nichts Menschliches ist mir fremd. Ja, dachte ich zuerst auch. Denn diesmal stimmt hier wirklich jedes fiese Klischee. Nur schlimmer. Also, Sunny, Sie werden sie treffen. Bürgerlich Renate Kleinvogt, eine der vier Top-Casterinnen bei Vandenberg. Vom Beruf eigentlich Psychologin, dann in einer für sie schwierigen finanziellen Lage in die Branche gewechselt. Zuerst Coaching für Führungskräfte NLP, also Manipulationstechniken, Primacy Effects, Imageaufbau und Zeugs. Dabei Vandenberg kennengelernt, er war quasi einer ihrer Schüler. Kathi? Bin wieder da! Ich hab dir deine Bambussprossen mitgebracht. Komm, ich mach uns was zu essen. Kathi? Kathi! Kathi, bitte, das ist jetzt aber kein Spaß mehr. Mensch, Kathi, hier bist du. Schneeflöckchen, Weißröckchen. Das kannst du doch nicht machen, Mensch, ich sterb vor Angst. Weil ich Wäsche aufhänge? Mutsch, ist denn los? Beruhig dich mal. Alles gut. Ja, gut. Hängst Wäsche auf. Alles gut. Ich dachte ja nur... Dass ich wieder abhaue und aus dem Fluss gefischt werden muss? Mann, Muttchen, es war ein Unfall. Ich bin abgerutscht. Das kann jedem passieren. Einfach schlechte Tagesform. Sicher. Entschuldige. Schon gut. Komm jetzt, ich mach was zu essen. Guck mal. Ja? Na, was sagst du? Hm? Sieht denn das aus? Was denn? Du hängst die Wäsche auf, was soll ich denn gucken? Na, wie? Wie ich die Wäsche aufhänge, hm? Wenn ich mich so auf die Zehenspitzen stelle, dann rutscht mein Top hoch und man sieht ein bisschen meine Haut. Meinst du, das bringt was? Ich meine, es sind ja 32% männliche Marktanteil. Oder so. Ich drehe mich so ins Halbprofil und dann nehme ich so die Wäscheklammer in den Mund. Ist auch nicht gerade unsexy, oder? Mutter? Heulst du? Mensch, starr mich doch nicht so an. Ich kann mir ja richtig Angst kriegen. Watch, watch. Ihre Security ist eingewiesen und verstärkt durch unsere Leute. Der Zugang ist nur durch 3 Sicherheitskreise möglich. Die Passwörter und Ausweise für den letzten haben nur Sie und 2 Ihre engsten Mitarbeiter. Die Ermittlungen in der Drohbriefangelegenheit laufen, kann aber dauern. Wir werten gerade mit einem 15-köpfigen Team die Materialien aus. Sie wissen selbst, welche Mengen an Post hier auflaufen. Es sind schon wieder Drohungen darunter. Ja, ich weiß. Wir haben das erwartet und gehen jeder nach. Okay? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden... Mann, nun bellen Sie mir doch nicht so kaserniert. Sie sind doch hier nicht beim Rapport, Herr Beilharz. Ich habe vollstes Vertrauen in Ihre Arbeit. Setzen Sie sich, Herr Hauptkommissar. Ach, bitte. Eine Tasse Kaffee? Na, so viel Zeit muss sein. Herr Vandenberg, ich habe zu arbeiten. Haben Sie noch Fragen? Vielleicht. Ja. Doch, ich habe eine Frage. Bitte. Sehen Sie, Herr Beilharz, Sie können mich nicht leiden. Aber Sie schützen mich vor Straftätern. Dazu müssen Sie sich in diese hineinversetzen, nicht? So hört man jedenfalls. Anlass, Grund, Motiv der Tat, alles ganz genau. So denken, so fühlen wie der Täter. Passiert es Ihnen da nicht manchmal, dass Sie das Motiv einer Tat verstehen? Nein. Nein? Es nachvollziehen können? Ja, vielleicht sogar mit ihm sympathisieren. Herr Vandenberg. Eine Frau bringt ihren Vergewaltiger um. Ein junger Mann killt den bestialischen Vater. Mhm. Aber Sie, Herr Beilharz, müssen Sie verfolgen, stellen, in den Knast bringen. Das ist Ihr Job, ne? Gut und richtig, ja? Ja. Wirklich? Ja. Kollidiert da nicht Ihr beruflich verordnetes Rechtsbewusstsein mit dem ganz persönlichen Rechtsgefühl? Wird unter der schneidigen Uniform des Hauptkommissars, dem ganz persönlichen Beilharz, dem guten alten Werner sozusagen, wird dem dann nicht doch ein wenig unwohl. Wenigstens das? Herr Vandenberg, was wollen Sie mir sagen? Sollen wir jetzt Brüderschaft trinken? Nein, sicher nicht. Aber ich lese mein Publikum. Wie Sie versetze ich mich in diese Leute hinein? Oh ja, ich kenne die Kampfschriften, nicht? Terror des Privaten, nicht der Perversion der Medienkultur, Amüsement zum Tode und so weiter, kenne ich alles, finde ich sogar richtig. Aha. Ganz privat, als Josch, nicht? Aber als der Produzent und Moderator Vandenberg, mache ich meinen Job. Herr Vandenberg, ich unterhalte, und zwar genauso wie Millionen Leute es sich wünschen, unterhalten zu werden. Vor der Kamera, hinter der Kamera und zu Hause an den Fernsehgeräten. Wollen Sie mir das vorwerfen? Das ist Menschenzoo und keine Unterhaltung. Und Sie, Herr Beilharz, legen fest, was Unterhaltung ist, ja? Woran erinnert mich das bloß? Dunkel, sehr dunkel. Herr Vandenberg, es kommt immer darauf an, was man tagtäglich tut. Richtig, Werner, richtig, ja. Sie stellen die Leute bloß. Sie locken sie in Fallen, um sie zur allgemeinen Gaudi öffentlich vorzuführen und zu demütigen. Das ist interessant, interessant. Weil sie der Profi sind. Ja. Sie kennen die Konsequenzen solcher Auftritte, die Nachwirkungen, vielleicht lebenslangen Beschädigungen, nicht? Ja. Ihre Kandidaten nicht, das sind Laien. Vielleicht ein bisschen exhibitionistisch und mediengeil, aber vor allem naiv, Herr Vandenberg. Und das nutzen Sie aus. Werner, das... So casten Sie. Sie casten sogar so pervers, dass es möglichst viel Streit und Terror bringt. Narzissten, halbe Soziopathen gegen Hausfrau und Mauerblümchen. Ein Nazi mit einem linken Schwulen ins Zimmer gesperrt, nicht? Ja, ja. Eine Porno-Queen auf einen Muslim gehetzt. Ja, das ist die Realität, Werner. Das finden Sie gut? Das tun Sie? Herr Vandenberg, jeden Tag around the clock. Und Sie? Sie lügen, ergaunern das Vertrauen durch Vortäuschen falscher Identitäten. Undercover. Oh ja. Ja, undercover. Ja, Sie verschweigen vor der Öffentlichkeit, arbeiten mit Halbwahrheit und Fehlinformation. Alles, wie heißt es, im Dienste der Ermittlungen. Sie sind sich sogar nicht zu schade, nächtelang in Büsche und Mülltonnen zu kriechen, um jemanden auszuspähen. Das habe ich alles erlebt. Das tun Sie, mein lieber Werner. Werktags. 8 days a week. Herr Vandenberg, das ist lächerlich. Das Gewaltmonopol liegt beim Staat. Und ich verfolge Straftäter. Und selbst im Knast genießen die Leute mehr Anstand und Respekt als bei Ihnen. Ja. Ich sage nur, Kameras, Kameras, Kameras. In der Zelle jeder beliebigen JVA darf man wenigstens schlafen, aufs Klo und kacken, ohne gefilmt zu werden. Ach ja, ja. Und Ihre Kameras auf Bahnhöfen, Flugplätzen jeder, wie sagt man hier, pofigen Kreuzung. Bei uns wissen die Kandidaten immerhin ungefähr, worauf sie sich einlassen. Bei Ihnen auch? Nein, sie wissen nicht einmal, dass sie Kandidaten sind. Oder was bedeutet großer und kleiner Lauschangriff? Was heißt Vorratsdatenspeicherung und Rasterfahndung? Nein, Beilharz, Sie und Ihresgleichen sind so zynisch. Mhm. Sie pressen Ihre Schweinereien sogar in Gesetzestexte. Schluss. Wissen Sie was, Vandenberg? Ich werde Ihren Stall zumachen. Aus die Maus. Sendeschluss. Schlicht und einfach zu hohes Risiko für Leib und Leben. Gemeingefährlich. Und damit meine ich jetzt nicht die Attentäter. Mensch, Werner. John Boy ist wieder da, ja? Jetzt mag ich dich so langsam aber doch ganz gut leiden, nicht? Und wirklich, einen Tag, einen einzigen, würde ich auch mal gern in deiner Welt leben. Bitte schön. Richtig so mit Gut und Böse und all so niedlichem Zeugs. Vandenberg, ich krieg dich. Gern, Werner. Nur bei Ihrem Gehalt? Wie wollen Sie mich bezahlen? Ach, leck mich doch am Arsch. Around the clock. Watch. Süß, Geraldine. Ich weiß nicht, irgendwie bist du süß. Sag mal, ist das dein Ernst jetzt oder was? Ja, also ich sag mal, niemand kann James Blunt so perfekt falsch singen wie du. Alter, sag mal, hast du einen Arsch offen? Der Mann gewinnt dadurch ja richtig. Er hat doch gerade noch gesagt, wenn ich... Kalske, nicht schon wieder. Ha, diesmal wie erwischt, ertappt oder überführt. Sie ziehen sich Watch-Watch-Staffeln rein. Könnt da vielleicht doch ein ganz klein wenig Bedürfnis nach Billigunterhaltung im altersweisen Werner? Hm? Ist dienstlich, Kalske, rein dienstlich. Einer von den Momenten, wo mir nach Frührente ist. Außerdem scheine ich selbst für diesen Mist zu blöde. Ich steige hier nicht durch. Wieso muss dieser Mischa durch Gitterstäbe mit Geraldine reden? Hä? Ist in der Hölle. Geraldine ist im Paradies. Ihre Gruppe hat das Lebmikado gewonnen, also den letzten Contest. Und dass Grisha, der Mann heißt Grisha, nicht Mischa, überhaupt mit ihr redet, ist der Hammer. Sie müssen wissen, dass es zwischen ihm und ihr lange gar nicht lief. Das gibt's doch nicht, Kalske. Was denn? Sie gucken das. Sie gucken den Dreck tatsächlich, und zwar freiwillig, Kalske. Überhaupt nicht. Keine Spur. Nein. Lieber Herr Kollege, ich werte seit Tagen in 3 rollenden Schichten mit mehr als 1 Dutzend Kollegen die Fanpost aus. Postings, das ganze Zeug. Und wenn ich mich undercover weiter hocharbeiten soll, muss ich ja wohl zumindest... Ja, ich sehe Watch. Na und... Ja, na los, verachten Sie mich dafür. Na, mach ich doch. Wie bitte? Sie verachten mich? Beilharz, das werden Sie noch bereuen. Und zwar sofort. Gudrun, Frau Hauptkommissarin Leonard, er ist hier. Beilharz, du Rindvieh. Chefin. Was hast du dir dabei gedacht? Du setzt die Sendung ab, ohne dich mit mir abzustimmen? Ein Akt der Gnade und geistigen Hygiene. Außerdem eine Sicherheitsfrage. Sicherheit? Ja. Sicherheit? Da draußen toben 2000 Menschen auf der Straße. Völlig außer sich. Na bitte, ich hätte es schon nicht mehr für möglich gehalten. Aber so blöd ist das Volk also doch nicht. Jetzt ist er dran, der feine Herr Vandenberg. Die werfen ihre Farbbeutel nicht auf Vandenbergs Studios. Die werfen die auf uns. Auf uns? Aber wir... Naja, also ich habe die Sendung doch eingestellt. Eben deshalb, Chef, eben deshalb. Moment mal, und die Anschläge, die Bedrohungen? Sind Ihnen scheißegal. Willkommen in der Realität, Werner. Und Vandenberg kann sich auch noch als Mr. President, als Retter der freien Welt aufspielen. Hier, bitte. Willkommen, läuft auf allen Kanälen. Meine Damen und Herren, zur Watch-Watch-Pressekonferenz. Man kann nicht behaupten, dass ich das nicht verstehe. Ja, ich verstehe die Erregung. Aber ich verstehe auch die Beamten und Sicherheitskräfte unter der besonnenen und vorzüglichen Führung von Frau Leonard und Herrn Beilharz. Sie wollten und wollen nur unser Bestes. Den Schutz für Leib und Leben. Aber, so frage ich, wo leben wir? Und weiter frage ich, wie leben wir? Werden wir uns von den Drohungen geistig verwirrter Terroristen einschüchtern lassen? Nein! Nein! Ja, Schutz für Leib und Leben sicherlich, aber wollen wir fortan geduckt in Unfreiheit dahin vegetieren? Nein. Und stets vor dem Diktat und der Willkür einiger ihrer ängstigen müssen? Nein. Nein, das wollen und werden wir nicht. Nein, nein und nochmals nein. Nein, nein. Watch, Watch wird weitergehen, das verspreche ich. Wir werden uns nicht beugen. Wir haben eine Sendung. Dieses demagogische Arschloch. Ja. Immerhin hat er die Sache in den Griff bekommen und deeskalieren lassen. In 20 Minuten darf ich vor die Presse und ihn dafür auch noch öffentlich ablecken. Vielen Dank, mein Werner. Aber zurück in die Arbeit. Seit heute Nacht zieht Watchwatch um. In die Schweiz, Dänemark, sonst wohin. Sendort und Umzug bleiben konspirativ. Und du, lieber Werner, du wirst den Umzug absichern. Jedenfalls hier in Deutschland. Aber wehe. Wehe. Sollte dir auch nur der kleinste Fehler unterlaufen. Könnt ihr euch die Papiere holen, war ich deutlich. Ich? Gefeuert? Wieso denn jetzt ich? Ich? Wer seinen Chef verpfeift, verdient es auch nicht besser. Schönen Tag noch, Versager. Also, das gibt's doch jetzt nicht. Das ist doch jetzt nicht wahr. Diese Renate, die Ex-Sunny oder so. Ich will die treffen sofort. Moment, ich Sie sollen mit dem Scheiß aufhören, rufen Sie an, schnell. Sie soll sich auf die Straße begeben, ins Café. Irgendwohin an einen öffentlichen Ort und unter Leute. Klotz nicht, Galske. Mach, sag ich dir. Mach. Büro, zu Hause, sonst wo. Sie sollen anrufen, Galske, anrufen. Herrgott, seien Sie doch ein einziges Mal nicht ganz so nutzlos. Nutzlos? Beilatz, wir wären längst bei ihr, wenn Sie nicht den Wagen gegen die Parkuhr gesetzt hätten. Mann! Wie weit ist es denn noch? 2 Stationen. Höchstens 3. Aber nochmal die Frage. Warum, Beilharz? Warum müssen wir plötzlich so furchtbar eilig zu Kleinfurt? Ich meine, 3 Stunden hätte ich Sunny sowieso getroffen. Im Rahmen der verdeckten Ermittlung werden wir... Verdeckte Ermittlung? Mensch, Kalske, Sie sind nichts aufgeflogen. Und ich hätte es wissen können. Ich Idiot hätte es wissen müssen. Er hat es mir sogar gesagt. Jedenfalls zwischen den Zeilen. Sie meinen... Meine ich, ja doch. Meine ich. Ich habe ihn unterschätzt. Das Publikum und die Kandidaten mögen zwar behämmert sein, aber nicht der Macher. Wir dachten, wir würden Vandenberg beobachten, dabei war es andersrum. Und er kann das gut, das Schnüffeln und Observieren. Oh ja, er ist ja da der Beste in der Branche, aber vielleicht irre ich mich auch. Hoffe ich jedenfalls. Kalske? Wollen Sie den? Kalske? Guten Tag, Kriminalkommissarin Kalske. Hier, mein Dienstausweis. Wir sind im Einsatz. Gefahr für Leib und Leben. Aus diesem Grund beschlagnahme ich hiermit Ihre Straßenbahn. Meine Damen und Herren, aufgrund polizeilicher Ermittlungen ist es dringend notwendig, bis zur Station Dammteich durchzufahren. Bitte bewahren Sie Ruhe und vielen Dank für Ihr Verständnis. Kalske. Renate, Frau Kleinfurt! Mensch, Beilharz, vielleicht ist sie nun unter der Dusche. Dusche, alles klar. Kommen Sie rein, Kalske. Sie nehmen die Räume Treppe hoch, ich hier abwärts in den Keller. Los! Chef! Hier oben, kommen Sie! Sie... So eine Scheiße! Dann nehmen Sie sie an den Beinen. Ja. Ich schneide sie ab, vielleicht... Haben Sie? Ja. Langsam runter, nicht auf die Couch. Legen Sie auf den Boden. Fühlen Sie, Kalske, ich bin mir nicht sicher, ist das schon Ihr Puls oder noch meiner? Ist Ihr Puls. Auch noch Atmung. Schwach, aber sie atmet. Hier, Kalske, wir brauchen sofort einen Notarzt in die Lerchensiedlung Haus 3, Kleinvogt. Und schicken Sie die Spurensicherung. Wird hier nicht viel finden. Wieso? Meinen Sie, die Kleinvogt hat sich selbst? Van den Berg hat sie gefolgt und sie hat sich deswegen... Erzählen Sie doch keinen Quark. Unter der Kleinvogt war keine Leiter, kein Tisch, nicht mal der berühmte ungekippte Hocker. Wie ist sie da wohl hochgekommen, hä? Nee, Kalske, die hat man hingehängt und dann ringsum hübsch sauber gemacht. Sogar noch den Stuhl zurück an den Tisch gestellt, der Stümper. Nehmen Sie mir Gudrun. Ja. Gudrun, Leonard, was ist los, Michaela? Hier ist nicht Michaela, hier ist ein prächtiger Werner und er kniet wie immer neben einer Leiche. Das heißt, einer Fastleiche. Renate Kleinvogt, Führungsetage Watchwatch. Du kannst Van den Berg schon mal Uhr und Gürtel abnehmen. Nur würde ich gerne, Beilharz, liebend gern. Der Mann hat mich vor der Presse zur Idiotin gemacht. Aber nun dürfte er schon im Flieger nach sonst wohin sein. Nee, warte. Vielleicht... Ja, ich mach den Flugplatz dicht. Ich sehe euch in einer Stunde in meinem Büro. Aber Van den Berg kann es nicht gewesen sein. Wenn Sunny noch lebt, war das hier nicht lange her. Also hat er sogar ein Alibi. Vor Kameras und zigtausend Zeugen uns nicht mitgerechnet? Klar war es nicht selber, aber so ein Killerkommando kriegt man auf dem Russenmarkt für den Preis von einem Kleinwagen. Und zwar einem arg gebrauchten. Ja, das ist schon richtig, nur glauben Sie wirklich, dass der so weit geht? Das Risiko. Ich meine, kommen wir ihm drauf, ist alles im Eimer. Job, Luxus, das ganze Watch-Watch. Wenn Ihre Sunny hier auspackt, auch, denke ich mal. Und machen Sie nicht schon wieder das Staunemädchen. Hier geht's um ein Unternehmen, ein Großunternehmen. Kalske, ich bin seit 30 Jahren im Job und nie klang der Grund für einen Mord, auch nur entfernt nach Shakespeare. Also los jetzt. Bevor die Spurensicherung kommt, sehen wir uns um. Kann Ihr Handy-Dings auch Fotos? Kalske, was machen Sie da? Die Frau liegt stabil, wir können im Moment nichts weiter für Sie tun. Ich halte Ihre Hand. Sie halten ihr die... Okay, in Ordnung, geben Sie mir das Teil, zeigen Sie mir, wo ich drücken muss. Die scheiß Kleenknöpfe. Ja, hab ich ja verstanden, VIP Learjet, besondere Abfertigung, aber haben Sie mich verstanden? Ich sagte, Sie sollen die Abfertigung stoppen und Van den Berg festhalten, kapiert? Moment, ich hab da wen an der Tür. Hallo. Tagchen. Rein, hinsetzen, warten. Ich muss noch ein bisschen um mich schlagen. Also hören Sie, werden Sie nicht ein bisschen rot beim Gehaltsempfang? Und morgen, mein Lieber, gleich morgen früh stehe ich bei Ihnen auf der Matte und wir werten das aus. Frühstücken Sie nicht zu schwer. Sie werden beweglich sein müssen, sehr beweglich. Guten Tag. Oh, Vollidiot. So viel zur Festnahme Van den Berg. Die Weisung ging an die Abfertigung, nicht aber an die der VIPs mit ihren Privatjets. Van den Berg ist in der Luft weg, nach Dänemark, soweit ich weiß. Amtshilfe oder Interpol können wir knicken, denke ich mal. Wir haben ja nichts Konkretes gegen ihn vorliegen. Oder haben wir, Werner? Werner. So ist er schon die ganze Zeit. Ist nicht ansprechbar. Reagiert nicht mal auf Hot Dogs. Immer nur brabbeln, glotzen und blöde Fragen, die alle auf richtig enden. Wir lesen doch die Fanpost der Watch-Kandidaten, richtig? Da, bitte. Wie bitte? Ja, Chef. Wir pflügen uns dadurch. Körbeweise Fanpost bis tief in die Twitter. Und auch die der Feinde. Frauen- und Menschenrechtlerinnen, private Anzeigen und Klagen, Gerichtsurteile, alles. Ganz richtig. Fein aufgepasst, Werner. Interessant. Ne. Er ist dran. Dran? Aber muss er denn dazu so glotzen? Der Mann schielt ja fast. Schärfster Arbeitsmodus. So habe ich ihn lange nicht mehr erlebt. Wenn er so aussieht... Sieht's gut aus. Und die Karrieren vor und nach Watchwatch, die Auswertung, die haben wir doch auch auf dem Zettel, richtig? So ist es, Kollege. Sunny hat mir da prima zugearbeitet. Wir haben alles vor dem Auftritt in der Sendung und alles, was die Kandidaten danach dann daraus machten. Ganz richtig. Wie haben Sie das denn ausgehalten? Ich meine, Sie haben jetzt zig Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Och. Och? Och klingt irgendwie gemütlich. Klingt so altehelich. Mein Alter ist zwar ein struppiger Sack, aber ich kann ihn ganz gut leiden. So klingt das, richtig? Sie jetzt auch schon auf richtig? Naja, sagen wir mal so. Beilharz und ich, also, er ist nicht so, wie er ist manchmal. Also bitte, hättest du eine Chefermittlerin, ein bisschen weniger vage, würde ich schon... Alle? Was alle? Ob alle ihren Showauftritt für sich ausgewertet und umgemünzt haben. Gibt es jemanden, der das nicht gemacht hat? Keine Kohle, keine Interviews, kein Affe der C-Prominenz? Nö, eigentlich alle. Also, soweit ich weiß, darum geht's denen doch. Das heißt, Moment mal, jetzt, wo Sie es sagen? Ja. Ja. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Jetzt steht ihr ja beide so irre. Weil das die Spur sein könnte, Michaela. Unsere erste heiße Spur. Der ist der Täter, der etwas nicht tat? Genau, das heißt, jedenfalls könnte das zum Täter hinführen. Also, Kalske, wer? Name, Adresse? Naja, genau da hapert's eben, bei der Adresse. Also, in der zweiten Staffel, da gab's jemanden, der danach untertauchte. Ein Mädchen, ziemlich fies rausgemobbt. Finden Sie die, oder Sie sind ab morgen bei den Schülerlotsen, Kalske. Los, kurze, schnelle Schritte. Ah, vertraute Töne, er ist wieder bei uns. Also, ich geh dann mal. Michaela? Ja, auch noch ein Arschtritt von Ihnen, ich steh grad so günstig. Er ist wirklich anders. Sie werden's schon noch mal erleben. Verzichte! Anders? Wieso soll ich nun auch noch anders sein? Ach, Werner. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Und woher haben Sie die Adresse? Jetzt runter von meinem Grundstück. Ja, oder ich lasse den Hund los. Sind Sie Frau Vogel? Nein. Ich heiße Klapproth. Lesen Sie doch das Namensschild. Jutta Klapproth. Bitte, Frau Vogel, keine Angst, bitte. Wir sind nicht von der Presse und schon gar nicht von Watchwatch. Im Gegenteil, wir sind von der Polizei und wir ermitteln gegen diese Bande. Ja, ja und? Was wollen Sie? Was Sie auch wollen. Van den Berg erledigen und zwar gründlich. Laurentia, liebe toll. Laurentia. Ganz toll, Kathi. Dann werden wir wieder zusammen. Und hier bin ich mit der Maike am Schminken für die Mondschau. Die Maike war eine Liebe. Die Astrid nicht. Ein Aas war die Astrid. Aber die Maike ist eine ganz Liebe. Guck, sehe ich ihn aus. Meine Oma fährt im Hühnerstand. Du siehst ganz toll aus, Kathi. Ja, die Kamera liebt mich. Leinwandgesicht hat nicht jeder. Nein, wirklich wunderschön. Hast du noch mehr Fotos? Ja, ganz, ganz viele. Ich soll aber nicht. Was sollst du nicht? Fotos gucken. Immer nur 5 Minuten. Ah. Ich hab den Farbfilm vergessen. Na, ganz kann ich es ihr nicht verbieten. Die Anfälle, das Anfälle? Ich spucke und beiße und haue. Oder ich lauf weg. Hänschen klein. Das letzte Mal hat sie einen Spaziergänger aus dem Fluss geholt. Ich war da ganz, ganz weit hoch oben. Und ich sah verdammt gut aus. Ganz viel Wind in den Haaren und so. Wie beim Ventilator vom Shooting. Nur besser. Alle Vögel sind schon da. Ist sie... in Behandlung? Na, was glauben Sie, hä? Wir haben zig Therapeuten durch. Und das hier, dieses Foto, wer ist das hier? Das hier, der Mann da mit den Blumen? Und das ist Holger. Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald. Und er liebt mich. Mhm. Unsere einstweilige Verfügung. Ein Stalker. Wir haben noch kistenweise Post von dem. Aber hat sich da nicht mehr gemeldet. Na, wenigstens das hat mal funktioniert. Und das ist wirklich Holger? Bist du sicher, Kathi? Aber der war doch gar nicht in deiner Staffel? Nein, wie gesagt, ein Stalker. Das Foto ist aus einem seiner Briefe. Weiß auch nicht, wie das dazwischen geraten ist. Gib's her, Kathi. Nein. Komm, jetzt gib's her. Holger liebt mich, yeah. Holger liebt mich, yeah. Vielen Dank, Frau Vogel. Ich denke, wir haben genug gesehen. Wirklich? Ja, aber da sind doch noch Kisten von dem Frau Vogel, Sie haben uns sehr geholfen. Wirklich. Darf ich das Foto haben, Kathi? Nö. Nein? Nur, wenn du für mich anrufst. Anrufen? Ruf mich an. Die Publikumsabstimmung. Sagen Sie einfach ja. Around the clock. Ja. Ja! Watch, watch. sehen? Ich bin ja nicht blind. Dieser Holger ist nicht Holger, sondern Grischer. Der Star der aktuellen Staffel. Wie kann das sein? Prüfen die nicht die Personalien? Man füllt da irgendwelche Formulare aus und fertig. Das kann eigentlich jeder schreiben, was er will. Watch Watch ist ja kein Meldeamt. Mann, warum hetzen wir denn so? Stopp, ich fahre. Was? Na, ich bremse auch für Parkuhr. Okay, also los zu dieser Sunny. Zu Kleinfurt? Ja. Gudrun, hier Beilharz. Hör mir zu. Du musst unbedingt versuchen, Pfanneberg zu erreichen und die Show sofort stoppen. Der Attentäter kommt nicht von außen, er ist drinnen. Ja doch, in der Show, dieser Grischer. Keine Ahnung, was er vorhat, aber er hat was vor. Ruf Vandenberg an. Irgendwie. Funk, Rauchzeichen, sonst was. Wir sind auf dem Weg zur Kleinvogt. Vielleicht finden wir bei der seine private Nummer. Bis gleich. Der Stalker, ein Attentäter? Meinen Sie das im Ernst? Was ist denn mit dem Brief und Vandenbergs totem Hund? Zu der Zeit war Grischer schon längst im Watch-Watch-Haus. Weiß ich noch nicht. Hier liegt ja alles krank in krank. Aber wenn Vandenberg sich Komplizen kaufen kann, warum soll ein Stalker das nicht können? Stalkern ist Geld egal. Ihre Prioritäten liegen woanders. Jedenfalls diese Kathy wurde in der Show öffentlich fertig gemacht. Und wenn unser Grischer die nun mal so durchgeknallt liebt oder glaubt, sie zu lieben... Dann will er sie rächen und ihr dadurch seine Liebe beweisen. Er bucht sich in die Show ein und... Oh, scheiße. Die Entscheidung. Was für eine Entscheidung? Na, das Finale der Show. Höchste Quote, Primetime. Und? Na, die ist heute, 20.15 Uhr. Aber vielleicht verschiebt Vandenberg. Der Umzug, ich meine... Da ist noch ein Haufen zu tun. Vielleicht kriegt er das nicht so schnell gebacken. Kalske, wir reden hier nicht von einer Friseuse. Wir reden von Vandenberg. Fahre, sage ich dir. Fahre. Ja. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Und? Nichts. Ich hab alle durch. Vielleicht hat sie noch ein Handy. So eine Art rotes Telefon für den Chef. Das wäre nicht unüblich. Wo, Mann, wo? Ich weiß nicht. Wo würden Sie so ein Ding verstecken? Sie sind doch auch sowas wie eine Frau. Ich bin nicht sowas wie, ich bin eine Frau Armleuchter. Also, ich würde in der Handtasche. In der Handtasche, da findet's doch jeder. Sie kennen Handtaschen nicht. Ha, da, hier. Bitte, nebenfach mit den Tampons. Gut, verstanden, fass ich nicht an. Wählen Sie Kurzwahlspeicher Nummer 1 oder Rückruf der letzten Anrufe und stellen Sie laut. Beilharz! Wieso wissen Sie, dass ich dran bin? Alter Junge, Sunny kann's ja wohl nicht sein, oder? Also, was wollen Sie? Fassen Sie sich kurz, ich bin auf dem Sprung ins Studio. Sind Sie nicht, bitte, Sie dürfen die Show nicht starten. Ich weiß, wir können uns nicht so furchtbar gut leiden, aber hören Sie bitte, Vandenberg, hören Sie mir dieses eine Mal zu. Der Attentäter ist in Ihrer Show, Grischer. Wir nehmen an, dass er... Mensch, Werner, du gibst nie auf, wie? Grischer steht kurz davor, 1,5 Millionen zu gewinnen. Der wird einen Djevel tun, sich den Auftritt zu vermasseln. Also, mein guter Freund, guter Versuch, aber bitte künftig etwas cleverer, ja? Wirklich, Herr Vandenberg, kein Trick, kein Störmanöver. Wir haben tatsächlich allen Grund zur Annahme... auch noch Lady Leonhard, die Chefregatte der Flotte. Na, guten Abend auch. Grüße aus der schönen Schweiz. Aber, lieber Werner, liebe Gudrun, mal Frage. Haben Sie sich nicht schon genug blamiert? Also, in diesem Sinne, see you. Ja. Watch around the clock. Und jetzt? Tja, ich irre mich. Ich liege einfach falsch. Soll ich den Fernseher anschalten? Nein. Schalt an, Kleine. Schalt ruhig an. Wissen wir wenigstens, wofür man uns morgen verdreschen wird. Und sollte dein Chef doch eine Null sein und sich irren, dann gebe ich einen aus. Watch. Große Finale! Wir sind jetzt in letzter Minute bis zur Entscheidung der 17. Staffel Watch Watch, meine Damen und Herren. Die Rufnummern für unsere Kandidaten sind unten eingeblendet und Sie, liebe Zuschauer, Sie haben in den vergangenen 12 Monaten mit den Bewohnern gelitten, sich mit ihnen gefreut, Blut und Wasser geschwitzt, Anteil genommen, getrauert und gehofft. Und jetzt... Jetzt sind es nur noch wenige Minuten und alles ist vorbei und entschieden. Einer unserer 3 verbliebenen Kandidaten wird das Studio als Millionär verlassen. Die anderen, tja, wie heißt es? The winner takes it all. Aber fragen wir sie doch einmal selbst. Fragen wir unsere Finalistin, wie sie sich fühlen, so kurz vor der Entscheidung. Grischer, wie geht es dir? Prima, Josh. Und dir? Auch gut, auch gut. Danke der Nachfrage, aber ich stehe ja auch heute nicht im Zentrum des Interesses von vielen Millionen Zuschauern. Ach nein, ich glaube, du irrst dich da. Bitte? Na, was wollen die vielen Millionen Zuschauer denn eigentlich wirklich gern singen? Was fehlt denn hier noch? Ich meine, du sagst, sie hätten mit uns Blut und Wasser geschwitzt. Wasser ja, aber wo ist das Blut, frage ich. Wo ist das Blut? Na los, komm her. Bitte, ich zeig mir dein Blut. Abbrechen. Los, komm. Kameras aus. Abbrechen. Ich will dein Blut sehen. Richard, mach keinen Unsinn. Wir können reden, ja? Du legst jetzt das Küchenmesser zurück und... Das wollt ihr doch, ihr Schweine da draußen vor dem Fernseher. Das wollt ihr doch. Für dich, Kathi, sieh her. Ich steche noch einmal rein in die Sau. Und nochmal. Und nochmal. Sunny, ich hab dir ein paar Blumen mitgebracht. Geruchshalber, du weißt schon. Sunny, hörst du mich? Na gut. Ja, also, ich geh da mal. Ich komm morgen wieder, ja? Kannst du ruhig noch ein bisschen bei dem Krüppel sitzen? Also doch, du hörst ja doch. Aber nicht auf Sunny, teuerste. Ja klar, entschuldige. Und? Geht's dir schon besser? Renate? Den Darm habe ich noch nicht unter Kontrolle, aber die Fingernägel kann ich mir schon machen. Also eigentlich alles in Ordnung in der Hauptsache. Du sagst es. Und du? Auch nicht schlecht. Ich scheine neuerdings sogar Karriere zu machen. Weil du gut bist. Meine Rede. Nee, wegen einer Brille. Gudrun hat Beilharz eine aufgezwungen, mit vorgehaltener Waffe quasi. Er hat das Ding aufgesetzt, mich angeguckt und gemacht, ja, sag mal, mein Gott, Kaltke, du bist ja viel zu alt für eine Assistentin. Wir werden dich befördern müssen. Ihr Pullen seid ja schwer ins Mediengeschäft eingestiegen, hört man. Die Lehren hart auf allen Kanälen. Naja, Van den Berg ist jedenfalls draußen, kann man so sagen. Endgültig. Ach, Michi, Michaela, Irrtum. Jetzt ist er endgültig drin. Jetzt laufen die Gedächtnisshows ab. Nachrufe, Memories, kritische Betrachtung. Ja. Auf allen Kanälen Van den Berg. Wie bei Hitler, Elvis, Lady Di oder Knut. Trauer ist längst Teil der Unterhaltungsindustrie, mein Schatz. Ein Big Showbiz, die gute alte Trauer. Die Exposés im Falle Van den Berg sind schon geschrieben. Also Quatsch, nun übertreib mal nicht. Also, wer soll die denn geschrieben haben? Ich? Du hast? Hab ich. Und zwar in seinem Auftrag. Alles hochfein ausgearbeitet. Was? Nur guck nicht wie Bambi. Also, ich will mich ja bessern. Was hältst du von Koi-Karpfen? Ich züchte Kleinvogts quietschbunte Kois. Weil die nicht riechen? Auch. Aber vor allem ist ohne Menschen. Primetime, Kriminalhörspiel von Oliver Bukowski. Es sprachen Werner Beilharz, Bernhard Schütz, Michaela Kalske, Jördis Tribu, Gudrun Leonhardt, Astrid Meierfeld, Josch van den Berg, Michael Rotschopf, Renate Sunny Kleinvogt, Maria Hartmann, Jutta Vogel, Margarita Broch, Kathi Vogel, Lisa Hirdiner sowie Romanus Fuhrmann, Janet Rothe, Jana Horstmann und Fritz Hammer. Ton und Technik: Martin Eichberg und Philipp Adelmann. Musik: Daniel Danda Cordes. Regieassistenz: Cordula Dickmeis. Regie: Alexander Schumacher. Produktion: Deutschland Radio Kultur 2013.